Go to hell. Go to hell. Go to hell. Go to hell. du schaust nicht schlecht aus. Thank you. Thank you.

Mal sehen, ob es überhaupt funktioniert. Mal mit Stoppen.